Erster, sie machten schöne Kleider aus blauer, roter und lila Wolle für den Dienst. Sie machten auch die heiligen Kleider für Aaron. So hatte Gottes Mose befohlen. Zweiter, er machte das Schulterkleid aus Gold und bunter Wolle. Er benutzte auch feines Leinen. Dritter, sie klopften Gold flach und schnitten es in dünne Fäden. Diese Fäden webten sie in die bunte Wolle ein. Vierter, sie machten zwei Schulterstücke für das Kleid. Diese Stücke hielten das Kleid an den Enden zusammen. Fünfter, der Gürtel war fest mit dem Kleid verbunden. Er war aus Gold, bunter Wolle und feinem Leinen gemacht. Sechster, sie bereiteten Edelsteine vor und setzten sie in Gold. Sie schrieben die Namen der Söhne Israels darauf. Siebter, er befestigte die Steine an den Schulterstücken. Sie sollten an die Söhne Israels erinnern. So hatte Gott es befohlen. Achter, er machte die Tasche für die Brust. Sie war so gemacht wie das Schulterkleid aus Gold und bunter Wolle. Neunter, die Tasche war quadratisch und doppelt gelegt. Sie war eine Handbreit lang und eine Handbreit breit. Zehnter, sie setzten vier Reihen mit Edelsteinen auf die Tasche. In der ersten Reihe waren drei verschiedene Steine. Elfter, in der zweiten Reihe waren ein Karfunkel, ein Saphir und ein Jaspis. Zwölfter, in der dritten Reihe waren ein Hyazinth, ein Achat und ein Amethyst. Dreizehnter, in der vierten Reihe waren ein Chrysolit, ein Onyx und ein Jaspis. Gold hielt alle Steine fest. Vierzehnter, es gab zwölf Steine für die zwölf Namen der Söhne Israels. Auf jedem Stein stand ein Name. Fünfzehnter, sie machten Ketten aus reinem Gold für die Tasche. Die Ketten waren wie Schnüre gedreht. Sechzehnter, sie machten zwei goldene Ringe und zwei goldene Halterungen. Sie befestigten die Ringe an der Tasche. Siebzehnter, sie machten die zwei goldenen Ketten an den Ringen der Tasche fest. Achtzehnter, die Enden der Ketten machten sie an den Halterungen fest. Diese waren vorne an den Schulterstücken. Neunzehnter, sie machten zwei weitere goldene Ringe. Diese Ringe kamen an die unteren Ecken der Tasche. Zwanzigster, sie machten noch zwei goldene Ringe vorne am Schulterkleid fest. Sie waren unten über dem Gürtel. 21. Sie banden die Tasche mit einer blauen Schnur fest. So blieb die Tasche fest am Schulterkleid sitzen. 22. Er machte das lange Obergewand ganz aus blauer Wolle. 23. Die Öffnung für den Kopf war in der Mitte. Der Rand war fest, damit der Stoff nicht riss. 24. Am unteren Rand machten sie Granatäpfel aus bunter Wolle und feinem Leinen. 25. Sie machten kleine Glocken aus reinem Gold. Sie hängten die Glocken zwischen die Granatäpfel. 26. Eine Glocke und ein Granatapfel wechselten sich immer ab. So hatte Gottes Mose befohlen. 27. Sie webten unter Kleider aus feinem Leinen für Aaron und seine Söhne. 28. Sie machten auch den Kopfbund, die Mützen und die Hosen aus feinem Leinen. 29. Der Gürtel war aus feinem Leinen und bunter Wolle. Er war bunt bestickt. 30. Sie machten ein Schild aus reinem Gold für die Stirn. Sie schrieben darauf, heilig für Gott. 31. Sie banden es mit einer blauen Schnur am Kopfbund fest. So hatte Gottes Mose befohlen. 32. So wurde die ganze Arbeit am Zelt fertig. Die Israeliten machten alles so, wie Gott es wollte. 33. Sie brachten das Zelt und alle Teile zu Mose. Das waren Haken, Bretter, Riegel und Säulen. 34. Sie brachten auch die Decken aus Fellen und den Vorhang für das Heiligtum. 35. Sie brachten die Lade mit den Gesetzen und die Stangen zum Tragen. 36. Sie brachten den Tisch mit allen Geräten und das besondere Brot. 37. Sie brachten den Leuchter aus Gold mit den Lampen und das Öl dafür. 38. Sie brachten den goldenen Altar, das Salböl und den Vorhang für den Eingang. 39. Sie brachten den Altar aus Kupfer mit dem Gitter und das Becken mit seinem Gestell. 40. Sie brachten die Vorhänge für den Vorhof, die Seile und alle Geräte für den Dienst. 41. Sie brachten die Kleider für den Dienst im Heiligtum für Aaron und seine Söhne. 42. Die Israeliten machten die ganze Arbeit genau so, wie Gott es Mose befohlen hatte. 43. Mose sah sich die ganze Arbeit an. Sie hatten alles richtig gemacht. Da segnete Mose sie.